Guck mal, da können wir rein. Du hast ja keine Ahnung, was hier passiert ist. Es ist ein Fluch. Keiner, der da runtergegangen ist, kam je wieder raus. Ich hab dir eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich? Du hast dir ständig irgendwelche ausgedacht. Ich konnte manchmal nächtelang nicht schlafen wegen dir. Ton-Druck. Einfach das ist, hier ist der Stoff. Shira, sie bläst mein Rubbel ein bisschen an ihre Arschkappe rum. Ah, Sido, okay. Ja, das sind meine Leute, ich bin von der Sekte und ich liebe komplett Jans Berlin. Und dann dieses ja doch sehr gefährliche Crystal. Musik Mädchen habe ich noch in Tschechien vernichtet. Ich gehe jetzt ein ganz kleines bisschen Rauschgift nehmen. Must be the reason why I'm feeling my dreads so. Ich hab keine Probleme damit. Ich hab noch nie Probleme gehabt. Ich heiße nicht umsonst Playboy, ich bin Playboy 51 aus Reinickendorf. Thank you. ich mal sehen, was hier los ist. Thank you. So, jetzt wollen wir zocken. Take your marijuana.